Dann nahm er Jichas langes Ohr in die Hand und flüsterte: »Nicht weit von hier, in einem kleinen Wald aus Flieder, wartet der Vater deines Sohnes auf dich. Es ist ein weißer Hengst mit Flügeln aus Schwanengefieder. Seine Mähne und sein Schweif sind so lang, dass sie bis zum Boden reichen. Er ist uns schon seit Tagen heimlich gefolgt, weil er unsterblich in dich verliebt ist.« »In mich? Aber ich bin doch bloß eine Mauleselin und jung bin ich auch nicht mehr.« »Für ihn bist du das schönste Geschöpf Phantasiens, gerade weil du so bist, wie du bist. Und vielleicht auch, weil du mich getragen hast, aber er ist sehr scheu und wagt es nicht, sich dir zu nähern unter all diesen vielen Wesen hier. Du musst zu ihm gehen, sonst wird er vor Sehnsucht nach dir sterben.« »Ach du liebe Zeit, so arg ist es?« »Ja, und nun leb wohl, Jicha. Lauf nur zu, du wirst ihn finden.« Jicha machte ein paar Schritte, drehte sich aber noch einmal nach Bastian um. »Ehrlich gesagt, ich fürchte mich ein bisschen.« »Nur Mut«, sagte Bastian lächelnd, »und vergiss nicht, deinen Kindern und Enkeln von mir zu erzählen.« »Danke, Herr«, erwiderte Jicha auf ihre einfache Art und ging. Bastian blickte ihr lange nach, wie sie da davon zockelte, und fühlte sich nicht recht froh darüber, dass er sie fortgeschickt hatte. Er trat in sein Prachtzelt, legte sich auf die weichen Kissen und starrte zur Decke hinauf. Immer wieder sagte er sich, dass er Jichas größten Wunsch erfüllt hatte. Aber das vertrieb seine düstere Stimmung nicht. Es kommt eben sehr darauf an, wann und warum man jemandem etwas zuliebe tut. Aber das betraf nur Bastian, denn Jicha fand tatsächlich den schneeweißen geflügelten Hengst und heiratete ihn. Und sie bekam später einen Sohn, der ein weißer, schwingentragender Maulesel war, der Pataplan genannt wurde. Er machte noch viel von sich reden in Phantasien, doch das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.